WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 5050. Live. Domian. So ihr Lieben, da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute auch wieder freie Themennacht. 0800 220 50 50. So erreicht ihr uns. Und ich frage euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Oder mailt domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht ist 22 Jahre alt und heißt Max. Hallo Max. Ja, hallo. Weswegen rufst du an, Max? Und zwar, ich habe eine Beziehung beendet, und zwar von wenigen Stunden. Oh, wie alt war die Beziehung? Wie lange wart ihr zusammen, meine ich? 2,5 Jahre ungefähr. Ah ja. So. Das war die erste Beziehung halt. Das war deine erste Beziehung? Ja, könnte man so sagen. Ja. Du hast sie beendet? Ich hatte sie beendet, ja. Warum? Und zwar, die Vorgeschichte war, ich hatte seit dem 14. Lebensjahr eine Art Pornosucht. Mhm. Und kurz vor die Beziehung anfing, halt 1-2 Wochen später, da fand sie es raus durch Nachhaken. Und ja, ich hatte das dann halt aufgegeben, aber das Misstrauen war seitdem weg. Moment, ich habe es nicht ganz verstanden. Also, du hast das noch 2 Wochen weitergemacht, während du in der Beziehung warst? Während ich in eine Beziehung gekommen bin, ja. Und hat sie dich dabei erwischt oder hast du es ihr gesagt? Nee, ich hatte es ihr schon gesagt gehabt, als sie nachgehakt hatte. Du hast es ihr gesagt. Hattest du ihr auch gesagt, wie schlimm das vorher war? Ich hatte es ihr versucht zu erklären, aber sie hatte kein Verständnis dafür. Mhm. Okay, 2 Wochen von 2,5 Jahren ist ja nicht so viel. Was war der Grund der Trennung? Der Grund der Trennung war, dass sie seitdem, wie gesagt, das Vertrauen irgendwie komplett irgendwie mit jedem Tag mehr und mehr verlor. Obwohl ich ihr hoch und heilig versprochen hatte, als ich damit aufgehört habe. Wie, und dann ist dir das so auf die Nerven gegangen, dass du gesagt hast, ich gehe raus aus der Beziehung? Nee, es waren ja immer mehr gravierende Vorfälle. Erst fing das an irgendwie mit Selbsthass, dann kamen irgendwelche Briefe, dass sie sich selber jetzt nicht mehr in den Spiegel angucken könnte wegen mir, weil ich ihr Vertrauen und Selbstbewusstsein zerstört hätte damit. Aber ich halte fest, du hast es nur in den ersten 2 Wochen gemacht, später nicht mehr. Das kam nur davor. Und zwar auch nur einmal habe ich das konsumiert in dieser Zeit, weil... Hat sie, also du hast in den 2 Wochen Pornos konsumiert und dann noch einmal, oder wie? Nee, ich hatte nur bis dahin halt... Nur bis dahin und definitiv danach nichts mehr. Danach nicht mehr. Bis heute nicht. Und wieso war sie denn dann so von der Rolle deshalb? Ja, sie meinte, ich hätte ihr Vertrauen komplett missbraucht, also zerstört von vornherein. Weil du das in den 2 Wochen gemacht hast? Ja, weil sich das wohl nicht gehört hat. Wie gesagt, während einer Beziehung sollte man sowas nicht machen, wenn man seine Freundin lieben würde. Wie, und das ging jetzt über 2 Jahre so, dass sie dir das vorgeworfen hat? Über 2 Jahre, es wurde mit jedem Tag immer schlimmer. Danach kam es mir vor, dass sie nie wieder einen Mann lieben würde oder nach mir nie beziehungsreif wäre, weil ich ihr Vertrauen zerstört hätte. Mhm. Und ja, das fing an halt langsam so mit Selbstverletzungen, Schnittwunden, Verbrennungen sogar teilweise. Verbrennungen? Ja. Also sie hat sich selbst verbrannt? Eine Herdplatte oder... Ja. Noch was? Gab es noch irgendwas Schlimmes, was sie gemacht hat? Wollte sich auch das Leben scheinbar nehmen. Du sagst scheinbar. Gab es einen wirklichen Selbsttötungsversuch? Ne, so wie ich da mitbekommen habe, wollte sie wohl auf der Autobahn laufen, aber wurde zum Glück wohl noch abgehalten. Mhm. Gab es denn in diesen 2,5 Jahren auch mal gute Zeiten? Es gab gute Zeiten. Das war ja das. Es war ja auch nicht so, dass ich sie nicht geliebt habe. Mhm. Oder lieben würde, aber. Es war ein Tag Sonnenschein, ein Tag Regen. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ein Tag war alles okay, auf den anderen dann auf einmal. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe aber fast gar nicht, wie du das 2,5 Jahre ausgehalten hast. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Ich meine, ich habe sie zwar geliebt. Das ja, ist gut, okay, aber irgendwann. Meine erste Liebe und klar, aber irgendwann geht einem das doch so auf den Senkel. Wenn man 1000-mal sagt, ich mache es nicht mehr und ich entschuldige mich, dass ich das damals gemacht habe, dann muss doch auch irgendwann mal gut sein. Hat denn heute irgendwas das Fass zum Überlaufen gebracht, dass du gesagt hast, jetzt ist Schluss, ich mache Ende? Ja gut, ich war heute mit, sagen wir so, mit Überstunden arbeiten. Dann haben wir halt ein bisschen per SMS geschrieben. Mhm. Ich konnte halt nicht mehr kommen, weil ich hatte keine Lust. Ich muss jeden Tag 20 Kilometer in eine Richtung fahren. Ja. Ich bin in den 2 Jahren jeden Tag 20 Kilometer in eine Richtung immer gefahren. Mehrmals teilweise sogar. Mhm. Nach der Arbeit wohlgemerkt. Und also um sie zu besuchen? Um sie zu besuchen, ja. Wohlgemerkt. Um mir das so teilweise auch in Anführungszeichen anzutun. So, und was war heute? Ja, das kam auf einmal wieder irgendwelche Gedanken, weil ich hatte telefoniert. Scheinbar hat sie versucht, mich dabei noch zu erreichen und das war klar, die Leitung war besetzt. Mhm. Und ja, dann lese ich eine SMS auf einmal darauf während des Telefonates. Telefonierst du mit anderen Frauen? Wer ist diese Schlampe? Mhm. Ich sehe schon, du liebst mich nicht. Und dann solche Vorwürfe. Also wieder sowas. Wieder sowas. Es wird, wie gesagt, mit jedem Tag schlimmer. Erst fing das an, guckst du noch Pornos. Danach hieß es, du hast diese blonden Tussi, die vor uns lief, auf den Arsch geguckt. Mhm. Mhm. Und dann hieß es, du hast die Kassiererin komisch angeguckt, obwohl, mhm, obwohl ich dir nur in die Augen geguckt habe. Ich verstehe. Und heute war der Punkt, wo das Maß... Das hat mir persönlich selber einfach nur innerlich gereicht. Vor allem, das kommt vielleicht der Berufsstress noch mit dazu und private jegliche andere Probleme, aber... Wie hast du denn heute Schluss gemacht? Ich habe ihr gesagt, das geht einfach nicht. Sie soll sich entweder, ich meine, das war ihre eigene freiwillige Meinung, Entscheidung, wieder da zu bleiben und die Beziehung von vorne anzufangen. Du warst ja nicht bei ihr, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, ich war auch nicht bei ihr. Wie hast du sie angerufen oder wie? Ich hatte sie angerufen und ja, dann hatte sie während des Gesprächs aufgelegt, dann habe ich den Rest halt schriftlich gemacht, weil ich wollte nicht nochmal reinkommen. Okay. Und in der schriftlichen Version steht dann, ich mache Schluss. Ja, weil sie sich nicht geändert hat und auch nicht ändern will. Weil ich laut ihrer Auffassung der Mistkerl bin. Jetzt sind ein paar Stunden vergangen. Findest du die Entscheidung nach wie vor gut und richtig? Ich weiß nicht, woran es liegt, aber eigentlich sollte ich traurig sein. Ich glaube, das kommt auch noch. Aber jetzt bin ich irgendwie sogar ein bisschen erleichtert, muss ich sagen. Sie hat sich danach nicht nochmal bei dir gemeldet? Nein. Ob nicht. Ist das normal für sie? Das heißt normal, so wie ich kenne, das war ein Auf und Ab. Also sie meinte, während den 2 Jahren hatte sie die Beziehung sozusagen für einen Tag beendet gehabt. Hm. Danach kam sie weinend an und musste ich von ihren Eltern oder sonst wie erfahren, dass sie sich wieder gesetzt hätte oder weiß ich nicht, wie versucht hat, irgendwie weh zu tun. Ich habe es gerade nicht verstanden. Sie hatte Schluss gemacht, mal. Sie hatte auch mal Schluss gemacht. Hast du denn auch schon mal Schluss gemacht in diesen 2,5 Jahren? Habe ich auch versucht, aber dann kam halt wieder diese Gedanken, was ist, wenn die sich was antut und so weiter. Hast du diese Gedanken jetzt auch? Ehrlich gesagt, nein, irgendwann reicht es. Mhm. Ist das, so wie du sie beschreibst, würde mich jetzt nicht wundern, dass sie dir 1000 SMS schon geschrieben hat, aber hat sie ja nicht. Früher war es auf jeden Fall der Fall, aber jetzt scheinbar weiß ich nicht, was da los ist, also es ist mir auch egal. Du hast keine Angst, dass sie sich was antut. Ich glaube, du verstehst es selber. Also ein Mensch kann auch nicht für den anderen nur da sein, beziehungsweise... Max, ich will dir das nicht vorhalten, das war nur so eine Frage. Nach dem, was du mir gerade geschildert hast, finde ich das völlig folgerichtig, dass du Schluss gemacht hast. Das hätte ich an deiner Stelle auch gemacht. Ja, weil... Wie gesagt, ich wundere mich schon, dass du das so lange ausgehalten hast, weil das kann einen ja wahnsinnig machen, so ein Verhalten. Ich meine, okay, gut, ich habe ihr Misstrauen missbraucht, das gebe ich zu. Ja, gut, aber du bist ihr nicht fremdgegangen, du hast 2 Wochen mal Pornos noch geguckt, okay, ist nicht die schöne Sache, aber danach hast du dich ordentlich verhalten. Und das zählt für mich, finde ich. Vor allen Dingen, wenn du sagst, dass du pornosüchtig warst, das ist ja ein großes Wort, wenn du mit 14 Jahren angefangen hast, und wenn du tatsächlich es schaffst, wegen einer Frau und in einer Beziehung da rauszukommen, ist das ja ein mega Kompliment für die Frau eigentlich. Ja, wenn die Frau es mal glauben würde. Wenn die Frau es mal glauben würde, ja. Aber das gehört eben zur Liebe, gehört eben auch Vertrauen dazu. Und irgendwann muss man auch mal dem anderen vertrauen. Und nicht genau ständig... Genau das habe ich hier genauso auch gesagt gehabt, dass man irgendwann wieder Vertrauen einfach schützen muss, sonst hat die Beziehung einfach keinen Sinn. Mhm. Und jedes Mal hat sie meine Worte in Frage gestellt. Wie wirst du dich verhalten, wenn sie vielleicht dann morgen doch anruft, vorbeikommt oder schreibt und darum bittet, dass es doch weitergehen soll? Weiß ich nicht. Ich werde wohl standhaft bleiben müssen und sie irgendwie aus dem Leben ausschließen müssen, irgendwie. Mhm. Würdest du auch sagen, dass eigentlich die Gefühle weg sind, die großen Gefühle? Das ist schwierig zu sagen, ob das jetzt, ich weiß nicht, Mitleid ist oder... Mhm. Weil ich stelle mir jedes Mal vor, wie sie wieder da heult und sie hat mich teilweise in der Beziehung wirklich dazu gebracht, dass ich mir selber Vorwürfe gemacht habe, dass ich wirklich das Arsch war und meine Schuld war. Mhm. Also Max, ich finde es gut, was du gemacht hast. So ist das Leben. Beziehungen gehen halt auch auseinander. Und du hast lang genug jetzt tapfer dabei, warst du tapfer dabei, finde ich, und hast ihr auch genug Chancen gegeben. Nun reicht es auch. Ich finde es gut und ich würde dir auch raten, und ich glaube, dass es so auch deiner Gefühlslage entspricht, dass du jetzt hart bleibst. Ja. Mehr kann ich hier gar nicht sagen. Das ist so der erste Eindruck von einem Außenstehenden, einem Fremden, was du mir gerade erzählt hast. Da habe ich aber noch eine Frage. Also ich meine, das war zwar meine erste Beziehung und so viel Ahnung habe ich nicht gehabt, muss ich sagen. Hm? Aber das, glaube ich, ist nicht normal, wenn man zum Beispiel jetzt irgendwie in einer großen Einkaufshalle ist, in einer Großstadt zum Beispiel, und überall laufen halt Frauen, vor allem im Sommer leicht bekleidet. Guckt man hin, ist doch normal. Auch. Ja, genau das musste ich mir anhören. Ja. Warum guckt ihr da hin? Aber wie soll man das erklären? Das ist, als man normal ist, dass die Blicke kurz dahin gehen und sich erklären. Das finde ich auch völlig normal. Max, ich kann dir weiter nichts sagen, als zu sagen, es ist okay, was du gemacht hast, so finde ich es. Ich hätte es an deiner Stelle genauso gemacht. Und jetzt gilt es, nach vorne zu schauen. Ich wünsche dir alles Gute. Alles klar, danke. Tschüss, Max. Tschüss. 0800 220 5050. Ich höre hier seltsame Geräusche in meinem Studio. Es spukt hier. Irgendwas ist hier, was hier nicht hergehört. Hört ihr das auch? Ne, jetzt ist es wieder weg. Egal. Hier ist Cornelia. Cornelia ist 65. Guten Morgen, Cornelia. Guten Morgen, Domian. Ich bin total überrascht, muss ich schon sagen, dass ihr mich dran nehmt. Na, ich freue mich, dass du da bist. Ja, weil ich höre dich gerne und sehe dich gerne, sehr gefühlvoll alles und ja, jetzt bin ich halt da. Jetzt bist du da, das ist doch toll. Ja. Und über was reden wir beide, Cornelia? Ja, über was reden wir? Mein Mann ist, eigentlich kann man sagen, er hat eine unheilbare Erkrankung, eine Multisystematrophie. Was genau? Mit Lewy Body. Oh, was genau ist das? Erklär's uns mal. Und zwar, das ist eine Rückbildung des Gehirnes, also Alzheimer-Demenz genannt. Mhm. Und das Schlimme dabei ist eben, dass der Lewy Body dazu gekommen ist. Lewy ist ein amerikanischer Arzt, das er neu entdeckt hat, und Body ist natürlich der Körper, also der unruhige Körper. Ah. Und dann wird mein Mann, wenn er nachts, tagsüber ist es ja okay, dann sitzt er im Stuhl, also er ist jetzt natürlich in einem Heim, aber dann nachts im Bett, da wird nicht fixiert, wird nichts gemacht, ist ja auch gut so, nur er hatte jetzt 3 so schwere Stürze und das noch auf seinen kranken Kopf. So, um es sich zu verdeutlichen. Das heißt, der Körper ist, die Arme, die Beine sind in ständiger Bewegung, in unkoordinierter Bewegung. Ganz genau. Er will aufstehen. Der Körper sagt, jetzt stehe ich auf. Aber ich möchte aufstehen. Aber er kann es nicht, er kann es gar nicht leiten. Er kann es nicht steuern. Er kann es nicht steuern. Hinzu kommt eben die Verkleinerung des Gehirns oder das... Ja, genau. Das ist eine Rückbildung. Eine Rückbildung. Nennt sich Alzheimer-Demenz, aber mit dem Lewy Body, das eigentlich jüngere Leute sogar bekommen und nicht mehr in diesem Alter. Sind das 2 getrennt voneinander? Ja. Ach so. Also ein großes Unglück, dass die beiden noch zusammenkommen, diese beiden Erkrankungen. Genau. Wie alt ist dein Mann? Ja, der ist 77 geworden. 77. Topfitter Mann, 10 Meter Wohnmobil gefahren noch letztes Jahr. Alles top, alles toll. Letztes Jahr noch Wohnmobil gefahren? Wann? 2015 noch? Also ja, gefahren und danach halt auch verkauft. Wir haben es dann zum Verkauf hingestellt. Seit wann ist es denn jetzt so richtig schlimm? Also so schlimm wurde es am 17. Oktober letzten Jahres. Das ist ja wirklich noch nicht lange her. Da war er in einem total verwirrtem Zustand hier noch bei uns zu Hause. Mhm. Und dann war das eben, also war das ein Notfall. Er hat hier nur halluziniert und Kreislaufprobleme und jedenfalls diese Erkrankung wurde festgestellt. Ich sitze halt jetzt alleine. Er ist dann in ein Pflegeheim gekommen. Ja. Seit wann ist er jetzt im Pflegeheim? Ende November hat man ihn da einverbracht in das Heim. Das heißt, du konntest das nicht alleine schaffen zu Hause? Unmöglich, nein. Mhm. Weil er ist ja auch inkontinent. Mhm. Und dann, wie gesagt, durch den Verwirrtheitszustand. Kamen denn die beiden Erkrankungen quasi auch gleichzeitig? Ja, ja. Ach ja, das ist ja sonderbar. Sonderbar. Eben die Ärzte waren auch sehr verwundert, dass man in dem Alter sowas bekommt. Das ist, wie gesagt, in frühen Jahren. Aber es ist für mich halt eine totale Stress. Nochmal eine Frage zu dieser, zu dem unruhigen Körper. Ja. Das ist tagsüber nicht, sagst du? Ja, tagsüber konnte ich ja noch mit ihm laufen in dem Heim. Mhm. Natürlich nicht mehr das Laufen, was vorher war. Mhm. Er schleppte mehr die Beine, weil es wurde ja auch sogar noch punktiert. Mhm. Und da hatte man erhofft, dass durch die Punktation, die wird am Rückenmark vorgenommen, dass da eine Entlastung stattfindet und dass die Motorik sich verbessert. Hat aber alles nichts genutzt. Und das hat alles nichts genutzt. Wie ist das denn jetzt ganz aktuell? Ist es denn tagsüber ein bisschen ruhiger als in der Nacht? Ja, tagsüber sitzt er natürlich in einem Stuhl oder auch Rollstuhl, je nachdem, mit einem Bauchgurt. Das ist die Einpunktfixierung, nennt man das. Aber die Arme sind still. Ach, die Arme bewegt er. Da kann er essen und trinken mit Messer und Gabel und alles. Okay, also die sind nicht unkoordiniert am Tag. Nein. Warum ist das denn nur nachts? Ja, eben. Ich sag, weil der Körper meint, ich muss jetzt nachts aufstehen. Mhm. Dann läuft er ein paar Schritte und er hat eh schon einen sehr niedrigen Blutdruck. Das heißt, wenn man ihn aufstehen lässt und er dann auf ist und sich irgendwo hinsetzt, dann ist der Körper auch wieder ruhig? Jetzt verstehe ich, also sie liegen doch nachts, Domian, man legt sich ins Bett und schläft die Nacht normal durch. Genau. So, das macht er auch, nur zwischendurch, nach einer Stunde vielleicht oder zwei Stunden, wird er unruhig. Das ist der unruhige Körper, will aufstehen. Ja, habe ich schon verstanden. Ja. Ich wollte nur wissen, wenn er dann aufsteht, ist der Körper dann wieder beruhigt? Wie meinst du beruhigt? Er läuft halt rum. Ja. Und fällt dann aber schnell gleich wieder um durch den sehr niedrigen Blutdruck, den er auch noch hat. Okay. Also eine multiple Erkrankung, die sehr schlimm ist und sehr schwer. Furchtbar, und, merkst du denn jetzt innerhalb der wenigen Monate, dass er auch geistig rapide abbaut? Ach, kann ich nicht so sagen. Ich gehe ja bewusst, er ist jetzt, wie gesagt, momentan schon wieder im Krankenhaus, weil er schon wieder auf den Kopf gefallen ist und eine schlimme Platzwunde hatte. Mhm. Und da gehe ich ganz bewusst, ich fahre ja tagtäglich zu ihm rein und da befrage ich ihn. Aber die ersten Worte, was fragt er immer, ob sein SL noch da ist. SL, und, sein Auto? Ja, ja, er ist ganz stolz, 20 Jahre schön an SL, Millimilia. Den ich natürlich erstmal auch behalte. Ich schaffe das halt einfach nicht, diese Sachen jetzt abzugeben. Und er erkennt dich schon, wenn du... Aber es ist jetzt dauerhaft schon so eingefädelt, dass er in einem Pflegeheim wird bleiben müssen. Muss er, eben. Ich dachte auch, ich kann ihn nach Hause nehmen. Ich könnte die beste Pflege, alles. Aber wie gesagt, durch diese nächtliche Unruhe, da müsste einer praktisch Nachtwache neben seinem Bett schieben. Mhm. Und das kann man auch nicht im Heim machen. Nimmt er das? Ja, genau, das kann man im Heim nicht machen. Aber was passiert denn dann im Heim? Ja, das sage ich ja. Das ist ja das Schlimme. Und da fällt er immer auf den Kopf. Weil er alleine aufsteht? Jawohl. Mhm. Das ist das Schlimme. Und dann kostet so eine Fahrt von diesem Heim ins Krankenhaus 700 Euro. Ach. Das müssen die Kassen, das ist ja auch so ein krankes System, muss ich wirklich mal sagen. Und es waren schon drei Fahrten jetzt, dreimal auf den Kopf gefallen, drei Fahrten. Da kostet eine Fahrt 700 Euro. Du hast das Wort gerade schon gebraucht. Warum fixiert man ihn nachts nicht? Sehen Sie, siehst du, ja, ich habe ihn natürlich jetzt in den städtischen Kliniken, wo er ist, da muss ich das ja selbst beantragen. Da kommt die Amtsrichterin weil da tut sich ja, hält sich ja jeder raus. Ich habe dann die ganze Verantwortung und ich dachte mir, ich muss jetzt meinen Mann schützen. Dann wird er jetzt im Krankenhaus, wo er ist, 3 Punkt fixiert. Bauch, ein Arm, ein Bein. Wie schrecklich. Ja, das ist schrecklich, aber ist das denn nicht die einzig richtige Lösung? Momentan, solange er in den Städtischen ist. Weil ich frage dann immer das Pflegepersonal, ach, da sagten die zu mir, ihr Mann, der wird natürlich unruhig und dann merkt er aber, so schlau ist er noch, haha, ich bin ja fest und dann schläft er wunderbar wieder ein. Also du würdest dieses auch gerne im Pflegeheim so sehen? Ja, das ist halt das Problem, ob das halt auf Dauer, weißt du, es kann dann schon mal Druckstellen oder sonstiges kommen. Du kannst dich einfach nicht bewegen. Du kannst dich nicht mal auf die Seite legen. Okay, da muss man halt abwägen, was schlimmer ist. Oder ja, ich habe mir schon eine Idee. Da gibt's ja auch einen Kopfschutz. Aber es muss doch im Pflegebereich Fachkräfte geben, die sich mit einem solchen Problem auskennen und die einen Vorschlag machen können. Ja, da eiert man nur rum. Ich habe es ja gesehen. Da ist man auch so ausgeliefert. Das glaube ich, ja. Was ich dich gerade noch zu deinem Mann fragen wollte. Ja. Dein Mann ist ja noch in einem gewissen Bewusstsein, kann man das so sagen. Wie nimmt er das denn auf, dass er nicht mehr zu Hause ist, sondern in einem Pflegeheim? Also das muss ich sagen, das ist soweit für ihn okay, sagen wir mal so. Mhm. Schlimm war es nur für mich jetzt, wie gesagt, bei diesem dritten Sturz, der wirklich sehr heftig war mit Platzwunde, bin ich gleich in die Notaufnahme. Da sah ich ihn, ich streichelte ihn über den Kopf, fragte ihn, na, wie geht dir's? Ja. Und da hat er die erste Emotion, weil mein Mann ist eigentlich nicht so der Emotionale, kamen die Tränen. Mhm. Und das hat mir so weh getan. Da habe ich gesagt, ich überlebe das selbst nicht, wenn der Mann wieder in das Heim zurück muss. Er muss ja zurück. Und er fällt schon wieder auf den Kopf. So, Cornelia, ich mache jetzt einen Vorschlag. Ja. Ich weiß, dass uns auch sehr viele Leute gerade aus den sozialen Berufen und aus den pflegenden Berufen zuschauen und zuhören. Ah ja. Ich bitte jetzt mal den Fachmann oder die Fachfrau, die jetzt zuhört und diesen Fall jetzt genau vielleicht auch mitbekommen hat, uns einen Tipp zu schicken, was man mit deinem Mann machen könnte. Diesen Tipp reichen wir an dich weiter. Das ist toll, Das ist, glaube ich, das Beste, was wir dir anbieten können. Ja, klar. Ja, also mail bitte an domian@wdr.de, Stichwort Cornelia. Und ich bin sicher, dass irgendein guter oder sogar mehrere gute Vorschläge kommen werden. Das ist nett von dir, aber ich muss eins dazu sagen, ich habe leider kein Internet. Okay, aber du hast ein Telefon und dann können wir dir die Sachen auch per Telefon durchgeben oder wir schicken dir das dann per Post. Und das ist super. Daran soll es nicht scheitern. Liebe Cornelia, so machen wir es. Ja. Ich bitte mein Publikum, wer helfen kann, bitte schreibt uns und wir reichen es dann an die Cornelia weiter. Und wir drücken die Daumen. Und wisst ihr denn meine Adresse? Na, wir rufen dich an und fragen deine Adresse. Ach so, okay, Ja, genau. Also, du hörst von uns. Also, das finde ich schon mal schön, Das so eine Hilfe wäre mir da schon. Vielleicht, wir versuchen es mal. Aber ich bin ganz guter Dinge. Prima. Gut, wir drücken die Daumen, liebe Cornelia. Danke. Und dir und deinem Mann natürlich von Herzen alles Gute. Ja, danke, Domian. Auf Wiederhören. War nett, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön. Ja. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.23 Uhr haben wir. Hier ist Sven. Sven ist 37. Guten Morgen, Sven. Guten Morgen, Domian. Freut mich, mit dir zu sprechen. Freut mich, dass du da bist. Um was geht's denn? Ja, es geht folgendes. Ich nehme seit 18 Monaten etwa Schlaftabletten und ich bin auch jetzt mittlerweile richtig abhängig geworden. Seit 18 Monaten? 18 Monate. Das ist eine lange Zeit. Nimmst du harte Schlaftabletten? Ja, ich nehme, das nennt sich Zopliclon. Ich sag dir, glaube ich, was, oder? Oh ja. Ja. Und oh ja, das sagt mir in der Tat was. Kann ich gleich noch erzählen, aber erzähl du erstmal weiter. Ja, seit, Entschuldigung, wie gesagt, vor 18 Monaten habe ich damit angefangen. Hab's normal verschrieben bekommen als Bedarf und irgendwann bin ich halt in die Sucht geraten. Ich habe dann nicht mehr ohne Zopliclon einschlafen können und. Warum überhaupt sind die verschrieben worden damals vor 18 Monaten? Also ich war, muss ich sagen, zuvor mit Psychose im Krankenhaus und mit Depressionen in der Klinik 3 Monate, fast 4 Monate sogar, habe immer Schlafstörungen gehabt. Weil ich irgendwie, keine Ahnung, schon Depression hatte und auf jeden Fall, ich habe immer auch Schlafstörungen gehabt, seit ich jetzt 16 bin schon. Und Und das ist schlimmer geworden. Ich habe es schreiben lassen und habe es auch versucht, mit allen Tricks die günstigste zu bekommen oder sogar ohne Zuzahlung, so was ich die Tabletten immer gehabt habe bis jetzt. Okay, also vor 18 Monaten, höre ich daraus, war es besonders schlimm mit dem nicht schlafen können. Genau. Und dann hat ja mein Psychiater hat mir dann verschrieben als Bedarfsmedikamente. Bedarfsmedikament heißt ja, dass man es nur kurzfristig einnehmen sollte. Ja, das ist auch, das steht ja auch in den Verpackungsbeilagen drauf. Genau. Jetzt nimmst du es aber 18 Monate. 18 Monate und ich kann mir es momentan nicht vorstellen ohne. Und das ist halt irgendwie ängstlicher Gedanke, weil das ist ja nicht ohne die Medikamente. Ja. Wer schreibt dir denn dieses Medikament immer und immer wieder auf? Ich rufe einfach bei der bei den Arzthelfern an und ich sage dann einfach, was ich dann in mein Rezept brauche, meine Bedarfsmedikamente, also das Dopliklon, und die verschreiben mir das halt mit Antidepressiva zusammen. Mhm. Und ja. Ich will dir sagen, warum ich gerade so hellhörig wurde, weil ich dieses Medikament auch kenne. Ich kann hier natürlich keine medizinische Beratung machen. Ich bin weder Arzt noch Apotheker, aber ich kann es von mir berichten. Ich habe dieses Medikament ab und zu mal genommen, wenn ich in meine lange Sommerpause gehe, um meinen Lebensrhythmus umzustellen. Ja. Das hat mir ein Arzt aufgeschrieben. Und daher weiß ich, was für ein Teufelszeug das ist. Und ich gehe nach 2 Tagen, spätestens nach 2, höchstens 3 Tagen wieder aus dem Medikament raus. Ich weiß, was für ein Hammer das ist und kann erahne, wie man da in eine Abhängigkeit kommt. Im Übrigen kann ich das auch bestätigen, von der Gebrauchsanleitung oder dem Beipackzettel, dass vor einer Sucht auch gewarnt wird. Hast du das denn deinem Arzt gesagt, dass du jetzt quasi, ja, er muss es ja eigentlich wissen, er schreibt es dir auf. Ist das immer derselbe Arzt, der das aufschreibt? Immer derselbe Arzt. Und das finde ich schon, in den 18 Monaten zweimal gesprochen. Wir haben einmal das Thema angesprochen, hat gesagt, hat mir darauf hingewiesen, dass ich in Abhängigkeit schon bin, in der Sucht. Ach so, aber er schreibt es fleißig weiter auf. Ich habe, ja, der unterschreibt. Er hat darauf, 30 Patienten sind. Er sieht den Zettel, unterschreibt und guckt nicht mal richtig und unglaublich, unglaublich. Er weist dich darauf hin, dass du schon in einer Sucht bist und unterschreibt weiter das Medikament. Rate ich dir dringend zu einem Arztwechsel. Ich rate dir dringend einen guten Psychiater aus. Das wollte ich eigentlich schon vorher machen, aber habe ich diese Gedanken gehabt, wenn ich jetzt wechsle, krieg ich's nicht mehr verschrieben und naja. Ich wollte dann ja unbedingt nehmen, weil ich bin, das hat diese Sucht. Ja, aber es hat ja, gut, aber du bist drin und es wird immer schlimmer und je länger du drin bist, desto komplizierter ist es, wieder rauszukommen. Gehst du zu einem guten Arzt und erklärst ihm das Problem, vielleicht kann er dich abfedernd mit einem anderen Medikament da rausholen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, geh zu einem anderen Arzt, geh zu einem Psychiater, einem, der sich mit solchen Dingen auch gut auskennt, damit das nicht weiter... Was ich jetzt eigentlich machen kann, ich möchte da rauskommen, weil das kann echt schädlich sein, hat mir jemand gesagt. Absolut. Oder einige haben mir das gesagt. Absolut. Also Sven, geh zu einem anderen Arzt, so schnell wie möglich. Mach einen Termin. Ja, das ist auf jeden Fall. Recherchiere in deiner Umgebung, wer welcher Psychiater einen guten Ruf hat und geh dahin. Ich denke, es muss auch mal die Ursache geklärt werden. Für die das sowieso. Das ist das Wichtigste vor allem. Das sowieso, ja. Also, wir sind uns einig. Ja, auf jeden Fall. Lieber Sven, alles Gute. Dir auch, alles gut. Und ich muss dazu sagen, ich habe deine Sendung jetzt schon seit 17 Jahren verfolgt und muss sagen, klasse. Ich danke dir vielmals, Sven. Es ist lange Zeit und alles Gute für dich, Domian. Dankeschön, für dich auch. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. So, jetzt bin ich verbunden mit Manfred. Und Manfred ist 44. Guten Morgen, Manfred. Guten Morgen, Domian. Hallo, Manfred. Weswegen rufst du an? Ja, etwas ungewöhnlich. Ich rufe hier aus einer Sicherungsverwahrung. Also ich bin in Haft. Mhm. Und kommen also momentan mit meinem Leben nicht mehr so richtig klar, weil ich habe viel Mist gebaut und ja, du bist weiß einfach nicht mehr weiter, ob es überhaupt noch lohnt, weiter zu kämpfen. Mhm. Du rufst aus dem Knast an. Ich rufe aus dem Knast an, ja. Wir haben ja Telefon auf dem Zimmer, also ich bin ja in der Einrichtung der Sicherungsverwahrung. Und wir können nachts, also wir können jederzeit telefonieren. Ach, ihr habt Telefon auf dem Zimmer? Ja. Sicherheitsverwahrung. Was ist der Unterschied zwischen Gefängnis und Sicherheitsverwahrung? Wir haben mehr Freiheiten als Strafgefangene. Wir haben größere Zimmer. Also ich habe hier 20 Quadratmeter Zimmer, keine Gitter am Fenster, können also frei aufs Gelände rausgucken, ohne dass irgendwelche Stäbe davor sind. Mhm. Und aber ihr dürft ja, das Gelände natürlich nicht verlassen. Nee, wir dürfen das Gelände nicht verlassen. Also ich darf es dreimal im Monat in Begleitung von einem Gruppenbetreuer mit immer für 6 bis 8 Stunden raus. Warum bist du in dieser Sicherheitsverwahrung? Ja, ich habe meinen Vater vor 8 Jahren niedergeprügelt. Niedergeprügelt? Ja, weil ich einfach einen Hass auf ihn habe. Weil er mich als Kind misshandelt, missbraucht hat und das kam alles raus. Und was ist aus dem Vater geworden? Also er lebt, so viel ich, also meine Attacke hatte überlebt, er ist nach einem Monat wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, aber was mit ihm danach geworden ist, weiß ich nicht, weil ich habe also keinen Kontakt mehr. Warst du denn zunächst in einem Gefängnis? Ich war 3,5 Jahre im normalen Vollzug, ja. Warum kommt man dann von dem normalen Vollzug in die Sicherheitsverwahrung? Ja, weil damals das Gericht gesagt hat, sie waren jetzt schon so oft im Gefängnis wegen ähnlichen Straftaten. Jetzt machen wir mal einen Riegel davor, weil wir sie einschätzen, dass sie weiterhin so brutal sind. Leben wie früher. Wie lange musst du in der Sicherheitsverwahrung noch bleiben? Das wird jedes Jahr neu geprüft und bei mir haben sich jetzt halt ein paar Sachen verändert. Ich bin in Haft, hat man festgestellt, dass ich an Multiple Sklerose erkrankt bin, sitze mittlerweile im Rollstuhl. Mhm. Und, ist das haftmindernd? Wirkt sich das haftmindernd aus? Also, dass du dadurch vielleicht eher rauskommen könntest? Nee. Nee. Das heißt, im Klartext, unter Umständen kannst du noch 10 Jahre in der Sicherheitsverwahrung verbleiben müssen. Ja, also man geht davon aus, dass es nicht mehr, dass ich vielleicht noch 1 Jahr oder 2 Jahre, weil ich jetzt halt, es werden immer mehr, sagen wir mal, so Lockerungen in Anführungsstrichen nach und nach ich verstehe. Geben. Eine Hoffnung ist da, dass es gar nicht mehr so lange dauert. Ja, die Hoffnung ist da. Also jetzt hast du gerade gesagt, das war nicht das erste Mal, dass du straffällig geworden bist, indem du deinen Vater niedergeprügelt hast. Du hast so etwas schon öfter gemacht. Ja, ich habe ähnliche Straftaten gemacht, auch mit Gewalt, dass ich Leute abgezogen habe, also sprich beraubt. Du hast sie beraubt und verletzt auch dabei? Nee, verletzt nicht. Einfach nur beraubt. Also ich habe die Verletzung selber, also die Körperverletzung beim Vater, die war jetzt halt die heftigste. Ich habe vielleicht jemand mal einen Schlag gegeben, weil er sich gewehrt hat. Aber ich habe ihn nicht so verletzt, dass er jetzt irgendwie davon einen Schaden, also zumindest keinen. Ich bin etwas erstaunt über die Sicherheitsverwahrung mit den Taten, von denen du jetzt bisher berichtet hast. Wie viel Mal bist du denn straffällig geworden, bevor du deinen Vater niedergemacht hast? Ich 10-mal. 10-mal. Also seit 1988 hat es angefangen mit kleineren Sachen, Diebstahl, Betrug. Und man hat dich in die Sicherheitsverwahrung gesteckt, weil man glaubt, dass das immer und immer und immer und immer wieder passiert, was du machst. Ja, weil wie seit 2008 konnte ich noch laufen, war noch relativ kräftig. Da hat man das dann halt damals so beschlossen, bei Gericht. Was passiert denn in dieser Sicherheitsverwahrung? Also anders gefragt, gibt es in der Sicherheitsverwahrung auch Psychotherapien, psychiatrische Begleitung und Behandlung? Also ich habe hier einmal die Woche Gespräche mit meiner Sozialarbeiterin, mit meiner Gruppenleiterin, dann einmal die Woche ein Gespräch mit einer Psychologin. Das ist das, was therapeutisch hier angeboten wird. Hast du für dich das Gefühl, dass das was bringt? Also die Gespräche mit einer Therapeutin, mit der Psychologin, jein. Weil ich habe momentan so ein bisschen das Gefühl, es tritt immer nur alles auf die Stelle, also es geht nicht so richtig voran. Deshalb auch der Anruf, gerade mit dem anfänglichen Satz, dass du gar nicht mehr weißt, ob du weitermachen willst oder gar weiterleben willst. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ob ich überhaupt, ob es Sinn macht, noch zu kämpfen. Also ich kriege sehr viel Medikamente, was wegen meiner Erkrankung. Und aber so, ich sag mal hier, so die ärztliche Seite hier, die ist katastrophal. Da habe ich schon aufgegeben. Mhm. Aber Verbirgt sich auch hinter dieser Unsicherheit die Angst, wenn du rauskommen solltest, dass du dich gar nicht mehr richtig zurechtfindest alleine? Ja, ich werde mich draußen alleine sowieso nicht mehr, weil ich bin schon eingestuft mit Pflegestufe. Also ich kann draußen sowieso schon nicht mehr, ich kann viele Sachen draußen gar nicht mehr alleine machen. Also, wie wäre denn der Plan, wenn du rauskommst? Wie sollte das gehen? Wo wohnst du zum Beispiel? Man versucht für mich eine Einrichtung, also eine Pflegeeinrichtung zu finden, wo ich dann leben, wo ich mir vorstellen könnte, dann zu leben. Das ist schon so weit gediehen, dass man über solche Dinge schon nachdenkt. Man denkt schon darüber nach, ja. Man versucht auch Einrichtungen zu finden, bloß da haben wir viele Absagen gekriegt, weil ja Sicherungsverwahrung und Knast. Hast du schon mal einen Selbsttötungsversuch gemacht? Ich habe schon drei hinter mir. Drei in der Sicherheitsverwahrung? Nein, seitdem ich jetzt hier bin, nicht, aber insgesamt. Warst du da im normalen Knast, als du das versucht hast? Ja. Wie hast du es versucht? Ich zweimal mit Tabletten, also mit einer Überdosis. Und wie bist du im Knast an die Tabletten gekommen? Die habe ich mir damals verschreiben lassen und gesammelt und dann... Das war zweimal mit Tabletten? Ja. Und das dritte Mal? Das dritte Mal mit einem scharfen Gegenstand, Pulsader. Manfred, wie denkst du denn heute nach all diesen vielen Jahren über das, was du getan hast, über deine Taten? Ja, der Hass gegen meinen Vater ist, der bleibt, also den werde ich nicht wegkriegen, weil ihm mache ich dafür verantwortlich, dass ich so eine Entwicklung, Heim, Psychiatrie, alles durchlaufen habe. Also, aber ich werde ihm, ich weiß auch gar nicht, ob er noch überhaupt lebt, weil ich bin 44, er müsste schon jetzt um die 80 sein, 70, 80 rum. Hat der Vater dich sexuell missbraucht? Er hat mich auch sexuell missbraucht, ja. Was ist mit deiner Mutter? Die ist abgehauen irgendwann mal. Ich habe mich schon seit über 30 Jahren keinen Kontakt mehr zu ihr. Gibt es sonst noch nahe Menschen um dich herum, also die draußen sind, die eigentlich dir nahestehen? Also ich habe mir jetzt hier alles nach und nach jetzt ein bisschen aufgebaut. Also ich bin dabei, mir jetzt mein Umfeld wieder neu aufzubauen. Verbindest du denn vielleicht mit der Vorstellung rauszukommen, vielleicht doch eine kleine Freude oder eine kleine Hoffnung? Ja, eine Hoffnung, ja, aber da ist halt auch viel Angst drin. Wie wird sich draußen überhaupt leben? Ich verstehe. Mit meiner Krankheit. Ich verstehe. Wiederum, Manfred, wenn du hast gerade gesagt, du baust dir da so Sachen auf, das ist ja schon mal für mich ein Lebenswillen, wenn man das macht. Du hast in der Sicherheitsverwahrung keinen Selbsttötungsversuch mehr unternommen. Nee. Wenn sich die Dinge so fügen, dass du in eine gute Einrichtung kommst, wo man dich so akzeptiert, wie du bist und auch deine Vergangenheit akzeptiert und den Menschen jetzt sieht, hast du ja durchaus die Chance, auch mit deiner Erkrankung, wir wollen hoffen, dass sie nicht in schnellen Schüben verläuft, doch auch noch ein schöneres Leben zu führen, zumindest als du es die letzten Jahre geführt hast. Und das ist doch eigentlich eine ganz hoffnungsvolle Perspektive. Ja, aber ich sehe es, ich sehe es irgendwie so, dass ich nicht mehr so richtig, ich habe also die Angst, dass ich, wenn ich dann in so einer Einrichtung bin, ich merke es ja auch hier, ich ziehe mich sehr viel zurück, also ich lebe hier nicht irgendwie groß im Gruppenleben mit. Weißt du, Manfred, gib dir doch noch diese Chance. Gib dir diese Chance noch. Du hast ja gar nichts zu verlieren. Zumindest birgt diese Chance die Möglichkeit, dass du doch nochmal ins Licht gehen kannst. Und ich bin fast davon überzeugt, dass das funktioniert. Ich bin ziemlich davon überzeugt. Ich kann deine Ängste verstehen und die Sorge. Aber ich würde auf keinen Fall an deiner Stelle jetzt, wo du es so weit geschafft hast, aufgeben. Jetzt mach den nächsten Schritt auch noch. Wenn du die Chance hast, rauszukommen, dann mach es und versuch das auch mit Elan anzugehen und mit Hoffnung anzugehen. Ja, ich weiß, leicht gesagt. Versuchen, ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich mich draußen dann gebe. Also, Manfred, ich glaube, da müssen wir uns noch ein bisschen ausführlicher mit dir beschäftigen. Das kann man nicht so in so 10 Minuten hier in der Sendung machen. Ich möchte, dass wir dich gleich nochmal anrufen. Ich möchte dir nur so von meiner... Kann man leider nicht anrufen. Ach so, okay. Ich kann nur selber rausrufen. Also ich bin nicht, ich kann nicht angerufen werden, ich kann nur selber austelefonieren. Okay, dann muss ich mal meine Redaktion gleich besprechen, wie wir das machen. Leg du auf jeden Fall jetzt mal auf. Okay. Und ich weiß nicht, wie du dich hier gerade gemeldet hast, versuche diese Nummer dann nochmal zu wählen. Ich gebe dir nur von meiner Seite dieses mit auf den Weg, dass du es versuchen solltest, dass du die Chance packen solltest. Verlieren kann man immer noch, jetzt noch nicht. Okay. Vielleicht hast du irgendwann wirst du in einem Jahr, anderthalb Jahren sagen, 2 Jahren sagen, das war schwer, aber ich bin so froh, dass ich es gemacht habe und dass ich jetzt hier bin, wo ich bin. Okay. Lieber Manfred, jetzt muss ich Schluss machen und ich bitte dich aufzulegen und es so zu machen, wie gerade verabredet, okay? Alles klar, danke dir erstmal. Gerne, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.43 Uhr und ich möchte euch unser Thema für morgen verkünden. Das Thema morgen heißt käufliche Liebe. Ich möchte morgen gerne mit Prostituierten, mit Huren, mit Strichern sprechen und natürlich auch mit Kunden von Huren und Strichern. Warum geht ihr dorthin? Was denkt ihr grundsätzlich über Sex für Geld? Und hat euch käufliche Liebe schon mal in große Schwierigkeiten gebracht? Vielleicht ist eine Beziehung kaputt gegangen, vielleicht habt ihr euch eine Krankheit geholt, was auch immer. Käufliche Liebe, wer in irgendeiner Form damit etwas Besonderes, Gravierendes schon erlebt hat, der ist herzlich eingeladen, morgen anzurufen. Ihr könnt euch melden per Mail domian@wdr.de oder während der Sendung anrufen oder vor der Sendung anrufen. Käufliche Liebe, unser Thema morgen, heute freie Themennacht. Und hier ist Thea. Thea ist 79. Guten Morgen. Tja. Ja. Hallo? Hallo? Ja. Hallo, Tja, du musst bitte den Ton ganz abschalten. Morgen, Domian. Bitte den Ton ganz wegschalten. Tja, liebe Tja, hörst du mich? Kannst du mich verstehen? Ja. Schalte den Ton vom Fernseher. Ja. Den Ton vom Fernseher ganz wegschalten. Hallo? Kaffee. Gut, Jetzt klappt es. Sehr gut. Habe ich jetzt gemacht. Das ist sehr gut. Gratulation, liebe Thea. Über was reden wir beide? Weswegen hast du mich angerufen? Mein Mann ist vor 6 Jahren gestorben. Ja. Und ich komme da einfach nicht drüber weg. Wie lange warst du mit deinem Mann verheiratet? 53 Jahre. Oh, das ist eine lange Zeit. Über ein halbes Jahrhundert. Ja. Wie waren diese 53 Jahre? Sehr gut. Sehr gut. Und der ist auch in Gran Canaria gestorben. Bitte? Der ist in Gran Canaria gestorben. Ach, in Gran Canaria. Ja. Habt ihr dort gelebt? Ja, wir haben Langzeiturlaub gemacht. Mhm. An was ist er vor 6 Jahren gestorben, Thea? An der Lungenentzündung, so haben sie mir gesagt. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Kam das sehr plötzlich? Der ist ja Mittwoch im Krankenhaus gekommen und Samstag ist er dann gestorben. Er hat mir um 6:30 noch zum Taxi gebracht und anschließend haben sie mir um 9:30 angerufen, dass er sehr schwer krank wäre. Mhm. Das konnte ich nicht verstehen. Weil er keine großen Vorerkrankungen hatte? Nein. Quasi war er gesund? Der hatte wohl einen Schlaganfall gehabt, aber das war schon seit 1997. Mhm. Aber seitdem hat er nichts mehr gehabt. So, und dann ging das so schnell und er ist dann so schnell dann auch verstorben. Ja, ja. Und ich habe den auch nur noch tot erlebt. Ich habe den nicht mehr lebend erlebt. Da komme ich einfach nicht drüber weg. Mhm. Als du dann in das Krankenhaus kamst, war er schon verstorben? Ja. Ja, ja. Und letztendlich weiß man bis heute nicht, was es nun wirklich war. Nein. Hm. Nein. Du lebst aber jetzt. 6 Jahre. 6 Jahre her. Ja. Aber du lebst jetzt in Deutschland. Nein. Ich bin noch ein halbes Jahr immer in Gran Canaria im Winter. Und ich bin jetzt gerade eine Woche erstmal hier in Deutschland. Hm. Aber ich fahre jetzt am Samstag wieder hin. Aber ich bin am nächsten bei ihm in Gran Canaria statt in Deutschland. Weil du mit ihm dort schöne Dinge erlebt hast und weil er auch dort gestorben ist. Ja. Ja. Wo ist er denn beerdigt? Nein, der ist in Deutschland beerdigt. Ich habe den mitgenommen. Ja. Fehlt dir das denn nicht, wenn du in Gran Canaria bist, dass du nicht zum Grab gehen kannst? Nein. Nein. Nein. Nein. Ich gucke immer nach den Sternen und dann meine ich immer, er ist da oben. Das finde ich sehr, sehr einleuchtend. Das kann ich gut verstehen. Mhm. Jetzt sind 6 Jahre vergangen. Ja. Hast du den Eindruck, dass die Trauer ein wenig erträglicher geworden ist? Nein. Nein. Wird immer schlimmer von Jahr zu Jahr. Habt ihr gemeinsame Kinder? Nein, haben wir nicht. Ich bin ganz alleine. Es gibt auch keine nahen Verwandten? Ja, ich habe oben Mieter wohnen und die kümmern sich wirklich um mich. Aber trotzdem, das ist nicht so, als wenn mein Mann da ist. Ah ja, und es gibt dann auch keine nahen Freunde, mit denen du sprechen kannst? Ich habe noch zwei Schwestern, aber die eine habe ich seit 2012 nicht mehr gesprochen. Ja. Und die andere, das kann ich mir nicht mit verstehen. Ja, das heißt für mich... Also ich bin ganz alleine. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das heißt für mich, du bist mit dir und deinem traurigen Herzen ganz alleine. Ja. Und kannst dich mit niemandem mal aussprechen. Nein. Und vielleicht mit dem einen oder anderen Mal, aber dann ist man wahrscheinlich auch gehemmt, immer und immer wieder dasselbe zu erzählen. Ja, ja. Weil man, ist klar. Ja. Hast du damals mit deinem Mann, wie alt war dein Mann, als er verstorben ist? 75. 75. Habt ihr da schon mal so darüber gesprochen, wie das ist, wenn der eine zuerst gehen muss? Nein, das überhaupt nicht. Das war nie Thema. Nein. Was glaubst du denn, du kennst ja deinen Mann besser als jeder andere Mensch. Ja. Wenn er dir jetzt einen Ratschlag geben könnte, spielen wir das mal durch. Was würde er dir jetzt für einen Ratschlag geben? Er würde sagen, ich soll immer wieder nach Gran Canaria fliegen. Weil es da schön ist. Ja. Ja. Da waren wir auch zufrieden. Wir haben unsere 50-Jährige, also Golden Horse hat auch gefeiert. Mhm. Für uns ganz alleine. Mhm. Aber trotzdem, ich schaffe das nicht. Ich komme da nicht drüber weg. Weinst du viel? Bitte? Weinst du viel? Ja, sehr viel. Jeden Abend. Sprichst du dann auch mit ihm? Ja, auch viel nachts. Vor allen Dingen, ich kann nur 2 bis 3 Stunden schlafen seit 5 Jahren. Weißt du, Thea, ich kann das wirklich erahnen. Ich erahne das nur. Wirklich verstehen kann man das nicht, wenn man nicht selbst betroffen ist. Aber ich erahne, was du für einen tiefen Schmerz trägst. Du hast einen geliebten Mann verloren, mit dem du so lange zusammen warst. Ja. Und ich verstehe auch, dass 6 Jahre sind überhaupt gar nicht lange, wenn man so traurig ist. Manche Leute sagen, das musste in 1-2 Jahren überwunden sein. Ich glaube das auch nicht. Ich glaube auch, dass die Traurigkeit sehr lange anhalten kann. Ja. Aber ich glaube auch, dass man immer im Sinne des Menschen leben muss, der verstorben ist. Ich weiß es. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und ich mache mir bei dir gewisse Sorgen, dass du besonders traurig bist, weil du so alleine bist. Weil du das mit niemandem austauschen kannst und auch dann verarbeiten kannst im Gespräch. Gibt es denn in Gran Canaria, da wo du oft bist, gibt es da so Trauergruppen? Nein. Gibt es nicht? Also ich weiß nicht. Da leben doch viele deutsche Leute. Da sind doch wahrscheinlich viele Betroffene auch, die Ähnliches erlebt haben wie du, auch ältere Leute. Aber ich komme da nicht dran. Kommst du nicht dran? Nein, ich bin für mich ganz alleine. Also ich weiß es nicht, warum. Da müssen wir uns jetzt mal richtig schlau machen. Wir sind nicht mit Gran Canaria so gut befasst. Ich finde, ich möchte dir vorschlagen, dass wir uns jetzt auf die Suche machen nach einer Möglichkeit, wo du in ein Gespräch kommst, vielleicht in eine Gesprächsgruppe auf Gran Canaria. Ich finde, du musst aus dem Haus raus und auch ein bisschen aus deiner Trauer raus, aber mit Leuten, die auch trauern, damit ihr euch gegenseitig quasi das Herz ausschütten könnt. Das finde ich ganz wichtig, damit du bist ja wie ein Hamster, in einem Hamsterrad lebst du ja im Moment. So, ja. Das ist das eine. Und das andere ist, um dich vielleicht auch so etwas zu motivieren, dass du das dann auch tust, stell ihn dir doch noch mehr vor, dass er dir sagt, Mensch, Thea, sei nicht so traurig. Genieß deine Jahre, die du noch hast, genieß die einfach. Du kannst ja ein bisschen wehmütig sein, dass ich nicht mehr da bin, aber mach dir das Leben nicht kaputt durch die Trauer. Das würde er dir sagen. Ja, ich weiß es aber wohl, aber trotzdem, man kommt da nicht drüber weg. Ich verstehe. Also, da muss gesprochen werden. Deshalb, liebe Thea, ich bitte dich jetzt aufzulegen. Wir werden uns bei dir wieder melden und dann hoffe ich, dass wir dir ein paar gute Ratschläge an die Hand geben können, wohin du gehen könntest. Okay? Ja, das wäre schön. Ich wünsche so sehr, auch in diesem Fall möchte ich nochmal das Publikum ansprechen. Ich weiß ja auch, dass wir auch im weiten Ausland Zuschauer haben, gerade so in den deutschen Communities. Auch Stichwort Gran Canaria. Wer in Gran Canaria lebt und die Thea jetzt gehört hat und eine Idee hat, ob es da Trauergruppen gibt und so weiter, Ansprechpartner, bitte uns mailen. Wir stellen den Kontakt dann zu Thea her. So, Thea, ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Dankeschön. Alles Gute von Herzen. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Franziska. Franziska ist 26. Guten Morgen, Franziska. Guten Morgen, Domian. Hallo. Oh, hallo, hallo. Ja, also bei mir geht's darum, ich habe einen Beitrag von einem Freund mitgekriegt, von Max, glaube ich, hieß er, der erste Anrufer. Genau. Wo er meint hat, welchen Schluss gemacht, weil die Freundin wegen seiner Pornosucht und wie auch immer. Mhm. Ich wollte gerne mal die Gegenseite, also ich bin eine Freundin eines Pornosüchtigen. Ja. Und wollte gerne mal die Gegenseite erläutern. Ja. Ja, du bist mit dem Mann noch zusammen, wir sind noch zusammen. Wir sind fast 4 Jahre zusammen und seit 2 Jahren kriege ich das exzessiv mit, was er so treibt. Also er ist noch richtig aktiv in der Pornosucht. Das war ja der Unterschied zu Max, der war ja ausgestiegen. Ja, das stimmt. Das fand ich auch ein bisschen, dass er 2 Wochen nur und sie dann so ein Theater macht. Okay, kann ich auch nicht verstehen, aber... Okay, erzähl mal von dir, wie du das empfindest, dass er ständig sich Filme anguckt. Also am Anfang fand ich es nicht schlimm. Am Anfang, gut, wer guckt sich kein Porno an, wer geilt sich nicht mal irgendwie auf, wenn er Lust hat. Und, ne, das ist kein Problem gewesen für mich. Mhm. Aber ich habe gemerkt, es wurde immer mehr. Mhm. Jeden Tag 5, 6 Videos. Und wenn es nur mal in der Arbeit in der Pause ist oder selbst heime, wenn ich am Computer jetzt zum Beispiel sitze und er sitzt einen Meter neben mir auf der Couch, guckt es trotzdem heimlich. Und es ist dann immer so... Wie, er guckt heimlich, während du daneben sitzt? Ja, so ungefähr, genau. Ich sitze so einen Meter daneben und er guckt dann doch so mit dem Handy und... Ach so. Ich bin da technisch etwas begabt und krieg's dann trotzdem raus. Er streitet es auch permanent ab. Nee, habe ich nicht, bis ich ihn dann vor die Nase setze und sage, gucke, was ist das? Ja. Aber er guckt da nur, er onaniert nicht immer dabei. Ich nehme es an, dass er nicht immer onaniert. Na gut, wenn du daneben sitzt, siehst du es ja, dass er es nicht tut. Ja, ja, genau. Und es ist auch so, dass mein Selbstwertgefühl dermaßen dadurch abgebaut hat. Man vergleicht sich ja doch mit den Darstellern. Ja, klar. Wie hat sich denn eure Sexualität dadurch verändert? Ganz, ganz, ganz schrecklich. Ich habe mich tierisch zurückgenommen. Ich habe früher Spaß am Sex gehabt. Ich konnte auch nicht genug kriegen und ich habe mich immer mehr zurückgenommen. Ich versuche mich zuzudecken, wenn er will. Ich habe ein T-Shirt nur noch beim Schlafen an. Also... Mich hat's verändert. Wann hat das mit, er ist in deinem Alter ungefähr? Er ist 25. 25, ja. Wann hat das denn bei ihm angefangen mit der Pornosucht? Also es war schon vor unserer Beziehung, wie ich das so mitgekriegt habe, gehört habe. Das war schon, also schon ein paar, viele Jahre. Und er hat den Pornokonsum am Anfang runtergeschraubt? Er hat's immer mal versucht, dann ging's 1, 2 Tage gut und dann aber wieder voll rein. Und du bist ihm richtig auf die Schliche gekommen, nach wie vielen Monaten oder? Ja, nach knapp 1 Jahr, 1,5 Jahren. Dann hat er ja auch schon Pornos konsumiert in dem ersten Jahr, als du das nicht wusstest. Ja. Das heißt, du hast ja gar keinen richtigen Vergleich mit eurer Sexualität. Ich habe mich aber immer schon gewundert, weil man hat ja doch frühere Beziehungen gehabt, dass er ziemlich grob ist, nicht die Leidenschaft, nicht mehr zärtlich sein kann und er reflektiert das halt richtig. Auch diese Pornosprache, ja komm her, du Miststück und man merkt, er reflektiert das alles. Er denkt alles, es ist ein Film. Ja, so ist eure Sexualität auch weniger geworden? Ja, bedeutend weniger. Weil ich mich halt zurücknehme. Nimmst du dich nur zurück oder geht es von ihm auch aus, dass er gar keinen Bock hat? Nee, von ihm nicht. Also das ist bei ihm schon doch, er steht sein Mann. Das ist nicht das. Ich weiß auch, dass er mich liebt. Das merkt man so in den ganzen anderen drumherum. Aber das ist halt unser großes, weil ich so drunter leide. So, jetzt redet ihr da ja oft drüber. Du thematisierst das ja. Wie reagiert er darauf? Er blockt total ab. Er sagt, ja, ist halt so, habe ich geguckt, lass mich jetzt in Ruhe und... Und wenn du ihm sagst, dass dich das eigentlich kränkt und du ja nichts dagegen hast, mal ab und zu mal ein Filmchen zu gucken, aber dass es dich einfach verletzt, wischt er das auch weg? Das wischt er weg. Ich habe ja auch so oft deswegen schon geweint, weil ich halt auch nicht mehr so bin wie früher. Ich sage, du hast doch den Vergleich. Ich sage, das erste Jahr, wo wir zusammen waren, was wir dafür für Spaß am Sex hatten und wie es jetzt ist. Franziska, ich kann jetzt, wie du das erzählst und erklärst, kann ich das auch sehr gut verstehen. An deiner Stelle wäre ich da auch verletzt und sauer. Ja. Das ist auch eine Missachtung deiner Person. Ja. Wie gesagt, wir wollen nicht päpstlicher sein als der Papst. Nee, um Himmels Willen. Aber in diesem Ausmaß und wie du es jetzt beschreibst, hängt er ja ständig davor, vor den Dingern. Ist das eigentlich wirklich ein Fall für einen Psychologen? Ja, das habe ich auch schon versucht, ihm mal irgendwie so nahe zu bringen, dass man vielleicht so eine Art Paartherapie oder was ist da? Ja, genau. Er meinte dann nur, ja, könnte man ja überlegen, aber ich sehe auch keine Unternehmung. Das Gespräch war vor 3/4 Jahr und... Zieht er dich denn manchmal mit ran, dass er sagt, komm, wir gucken zusammen? Nee, das Angebot habe ich ihm ja auch schon mehrmals und habe auch schon mehrmals selber Filmchen von mir aus angemacht und... Das will er nicht, das ist nicht sein Ding. Nee, das will er nicht, das ist, dann weiß ich nicht. Ich finde diese Paarberatung völlig in Ordnung und eine sehr gute Idee. Das solltest du noch mehr forcieren. Dann sitzt der mit dir am Tisch und da sitzt ein Fachmann dabei und dann kann man in Ruhe das mal besprechen. Dann muss er reden, ja, dann kann er nicht weglaufen. Ja. Wir können dir gern noch ein paar Beratungsstellen an die Hand geben aus deiner direkten Umgebung. Möchtest du das? Ja, das wäre super. Das machen wir, Franziska. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Danke, Domian. Alles Gute. Tschüss. So, meine Lieben, der Technik heute Nacht Volker Thake und nochmal unser Thema morgen. Das Thema morgen heißt käufliche Liebe. Waren wir gerade so ein bisschen ein bisschen auch mit dem letzten Anrufer dabei. Ich möchte gerne mit Huren und Strichern sprechen und mit Leuten, die zu Huren und Strichern gehen. Warum geht ihr dorthin? Hat käufliche Liebe euer Leben schon mal sehr verändert, sehr unangenehm verändert? Ihr könnt ab 0 Uhr anrufen oder mailen domian@wdr.de. Radio 1 Live, morgen 1 Uhr und WDR Fernsehen, Thema käufliche Liebe. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht. Bis morgen. Bye, bye.